1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt und die beginnt ja immer mit einer freien Themennacht bei uns. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Hans und Hans ist 69 Jahre alt. Hallo Hans. Hallo Domian. Hallo Hans. Guten Abend. Um was geht's bei dir? Es geht um eine Altlast, die ich seit ungefähr knapp 60 Jahren, beziehungsweise genauer gesagt 58 Jahren mit mir rumtrage. Und es betrifft ein sehr aktuelles Thema, nämlich die Geistlichen beziehungsweise Repräsentanten der katholischen Kirche. Folgende Geschichte, die sich zugetragen hatte. Ich war ein knappes halbes Jahr in der Sechsta auf dem Gymnasium, auf dem Realgymnasium, war im Sauerland bei meinem Cousin, kam zurück nach Süddeutschland und hatte den großartigen Wunsch, Priester zu werden. Ja, sagen wir nochmal, Sechsta, welches Alter war das? Sechsta, das war 10, 11 Jahre. Ungefähr, ne? So 10, 11, ja, ja genau. Mhm. Ich sprach das Ganze mit meiner Mutter, die Kriegerwitwe war durch und die also weiß Gott nicht davon begeistert war, mir aber letztendlich meinen Willen ließ und dann sich auf die Suche begab, wie ich auf das humanistische Gymnasium wechseln konnte, um ein Jahr Latein nachzuholen. Mhm. Und da bot sich unser lieber Herr Stadtpfarrer an, mir Nachhilfestunden zu geben und mich in diese tote Sprache einzuweisen. Das ging auch drei, viermal gut, ja, diese Privatnachhilfestunden, bei denen mir der liebe Herr Stadtpfarrer jedes Mal in die Lederhose griff, was dann letztendlich dazu führte, dass ich den Unterricht nicht mehr, die Nachhilfestunden nicht mehr besucht hatte. Hast du es zu Hause erzählt? Nee, ich habe es nicht zu Hause erzählt. Man hat sich geschämt, ne? Man hat sich geschämt und vor allen Dingen der Stadtpfarrer war natürlich für mich eine Respektsperson. Mhm. Ich war Messdiener, ich war also wirklich sehr katholisch und Hans, wenn ich unterbrechen darf, was hat dieser Pastor denn dann gemacht? Er hat ja in die Lederhose gegriffen und dann? Und hat mit meinen Genitalien gespielt. Ja. Und so ganz er saß neben mir, beziehungsweise ich saß neben ihm und ich konnte mich im Grunde genommen gar nicht dagegen wehren. Und hat er seine Genitalien auch entblößt? Nein, hat er nicht. Also das hat er nicht. Er hat es dabei bewenden lassen. Wenn ich mich so versetze in deine Situation damals und in die Zeit, das war ja waren ja wirklich Respektspersonen erster Kategorie, die Geistlichen. Wie hast du das als Kind empfunden? Du musst doch komplett... Für mich brach eine Welt zusammen und ich habe, das hat sich natürlich dann irgendwie psychisch auf mich ausgewirkt. Ich habe mit meinen schulischen Leistungen, die haben also ganz krass nachgelassen. Ich war vorher mit bei den Klassenbeersten, nachdem ich ins humanistische Gymnasium übergewechselt hatte, musste ich natürlich nachholen. In Latein war ich verhältnismäßig schlecht und dann nahmen meine Leistungen drastisch ab. Ich stürzte quasi in ein tiefes Loch. Ja. Du bist aber nicht mehr zu diesem Pastor gegangen. Ich bin zweimal oder dreimal bin ich hingegangen und nachdem sich das wiederholt hatte, bin ich nicht mehr hingegangen, bin auch nicht mehr in die Kirche gegangen und habe mich also immer darum gedrückt. Gab es denn irgendwann später noch einmal solche Übergriffe? Nee, da gab es keine Gelegenheit mehr zu. Mhm. Sondern meine Mutter, die hatte dann natürlich mit Entsetzen mein Zeugnis zur Kenntnis genommen, hat dann tiefer gebohrt und kam dann der ganzen Sache auf die Spur, ging mit mir zu dem Vorgesetzten von dem Stadtpfarrer. Ja. Ich kann mich also heute noch daran erinnern, an dieses Gespräch, wo er dann sagte, liebe Frau, stellen Sie sich vor, wenn Sie wirklich Anzeige erstatten, wem wird man wohl glauben? Dem Herrn Stadtpfarrer oder ihrem kleinen Sohn. Und somit wurde keine Anzeige erstattet? Somit war das Gespräch beendet. Ich weiß heute nicht, ich vermute, dass meine Mutter trotzdem zur bei der Kriminalpolizei Anzeige erstattet hatte oder zumindest versucht hatte. Aber zur damaligen Zeit, da waren die Gleichberechtigung war noch nicht durch. Ja. Ganz andere Zeiten als heute. Jedenfalls aber immerhin hat deine Mutter dir geglaubt. Meine Mutter hat zu mir gestanden. Das ist ja schon mal ein großes Glück dann für ein Kind, dem so etwas widerfährt, dass die Mutter auf der Seite steht. Ja, trotzdem. Also es ist für mich war das Ganze, lief die Geschichte dann so weiter, dass ich in der Folge wieder zurück aufs Realgymnasium ging. Ja. Hab da natürlich den Anschluss verpasst, bin in der Obertertia, das war die fünfte Klasse. Ja. Bin ich das erste Mal sitzen geblieben, ein Jahr später drohte das zweite sitzen bleiben. Danach habe ich eine Automechanikerlehre gemacht und während dieser Zeit, dieser Automechanikerlehre, ich war 18, musste meine Mutter ins Krankenhaus, ein Vierteljahr, und ich kam in ein Lehrlingsheim, was unmittelbar neben dieser Kirche, wo der Pfarrer seinen Dienst versah. Und da war es ein offenes Geheimnis, dass von den Lehrlingen ein kleines Grüppchen, eine kleine Gruppe ständig rübergerufen wurde, beziehungsweise Einzelne aus dieser Gruppe ständig rübergerufen worden. Also wurdest du wieder konfrontiert mit der Thematik, aber du bist nicht rübergerufen worden. Ich wurde als Zuschauer. Bitte? Ich wurde nur noch als Zuschauer, ich habe das nur noch als Zuschauer, denn ich glaube... Wie, du hast gesehen, wie dann wieder ein... Nee, ich bin praktisch aus der Entfernung habe ich das Ganze mitbekommen. Aber du hast keine konkreten sexuellen Handlungen beobachtet. Nein. Das nicht. Ja. Aber es war allseits bekannt. Aber so kann man sagen, dass dieser Mann deine berufliche Laufbahn, so wie du sie einschlagen wolltest, nämlich du wolltest selbst Priester werden, kaputt gemacht hat. Ja, ich wäre wahrscheinlich nicht Priester geworden, sondern ich wollte später Rechtsanwalt werden, aber ich habe dann irgendwie die Kurve bekommen, dass ich so über Privatschulen meine mittlere Reife zumindest nachgeholt hatte. Ja. Was hast du denn letztendlich beruflich gemacht dein Leben lang? Ich bin Freiberufler geworden und habe also dann eine parallele Laufbahn zu einem Jurastudium gemacht. Oh ja, ja. Und habe ich natürlich den schwereren Weg eingeschlagen gehabt, habe es aber trotzdem geschafft, aber trotzdem ist diese... Also du bist dann Rechtsanwalt geworden? Nicht Rechtsanwalt, sondern in einem beratenden Beruf. Was heißt das? In freier Beruf. Was heißt freier Beruf? Bitte? Steuerberater. Ach so, verstehe. Also diese Thematik, du hast das am Anfang ja auch gerade angedeutet, ist hochaktuell durch den Fall in Berlin. Das geht ja nun ständig durch die Presse, wo sich vor 20 Jahren auch Geistliche an Kindern vergriffen haben. Und die Kirche äußert sich und die Betroffenen äußern sich. Und man kann es ja jeden Tag in den Nachrichten sehen. Heute haben wir es ja wieder gesehen. Genau. Ich bin entsetzt über diese Ignoranz der katholischen Kirche und über diese Blasphemie beziehungsweise diese bigotte Haltung. Also ich glaube auch, dass ich bin ja froh, dass man heute darüber spricht und dass es heute in die Öffentlichkeit kommt. Ich mag mir ja gar nicht ausmalen, in all den Jahrzehnten, die hinter uns liegen, was alles unter den Teppich gekehrt worden ist und wie viel Seelen, Kinderseelen von Priestern gebrochen worden sind. Also ich schleppe diese Hypothek, schleppe ich heute noch mit mir rum, und wenn ich heute lese, dass sich Heimkinder melden sollen, die missbraucht wurden oder denen Unrecht widerfahren ist, dann frage ich mich, was sollen die Entschuldigungen? Mit Entschuldigungen einfach sich zu Entschuldigungen, und genauso mit den Jesuiten heute, ich habe das heute gerade im Fernsehen gesehen, dass die obersten Ordensbrüder selbst das unter den Teppich gekehrt haben, das auch heute noch immer noch banalisieren. Es ist klar, weil natürlich schrecken die davon zurück, offensiv damit umzugehen, weil es natürlich einen ungeheuren Imageschaden für die gesamte katholische Kirche mit sich bringt, was natürlich auch fatal ist, denn nicht jeder Priester ist kann auch nur in die Ecke gestellt oder andeutungsweise in die Ecke gestellt werden. Dann sollen sie vielleicht mal mit ihrem über ihr Zölibat nachdenken. Ja, das sind wir. Das liegt ja wohl nicht in der Natur des Menschen, ganz einfach irgendwie in jungen Jahren zu sagen, ich werde enthaltsam Zölibat leben. Mhm. Und das geht ja auch gegen die Natur des Menschen. Ja, das ist ein ganz großes anderes Thema. Hast du im Laufe der vielen Jahrzehnte öfters mal darüber gesprochen, was du mir gerade erzählt hast? Oder hast du es eher verschwiegen? Also für sich selten. Ich habe kürzlich eine Sendung von Ihnen gehört, wo ich dann den Mut gefasst hatte, mich doch mal darüber auszusprechen. Mhm. Denn man verkapselt das und... Ja, also insofern Respekt, dass du das getan hast. Ich finde, jeder, der seine Stimme erhebt, ist wichtig und macht denen Mut, die sich bisher noch nicht getraut haben. Also ich kann jedem nur raten, ich weiß auch nicht, ob es was nützt, dass man sich in psychologische Behandlung begibt oder ich weiß auch nicht, wo, was, wie man etwas anstellen soll. Ja, also ich denke schon, dass das in der Regel sehr gut ist, wenn man das tut. Weil natürlich Verletzungen angerichtet worden sind, die die meisten Menschen alleine nicht bewältigen können. Eben. Und ich meine, ich bin nur nebenbei gesagt, ich bin heute Freidenker. Ich habe aus erster Ehe habe ich Kinder, die nicht getauft sind, denen ich das selbst überlassen habe, welche Religion sie einschlagen möchten oder sich zugehörig fühlen möchten. Ja. Ich bin mittlerweile aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ja. Und ich habe nichts gegen die katholische Kirche, beziehungsweise um Gottes Willen, jeder soll seinen Glauben nachgehen. Aber ich möchte mich nicht mehr von irgendeiner Glaubensgemeinschaft einfangen lassen und dann mich meinem Schicksal beziehungsweise irgendwelchen Vorgaben nachleben müssen. Ja. Also, Hans, ich danke dir sehr für deine offenen Worte und dass du uns das erzählt hast aus deiner fernen Vergangenheit, was leider, wie gesagt, hochaktuell zurzeit und immer noch ist. Alles Gute wünsche ich von Herzen. Wünsche dir auch noch schöne Sendung. Vielen Dank, Hans. Auf Wiederhören. Tschüss. Und weiter geht es mit Florian. Florian ist 20. Guten Morgen, Florian. Hallo, Domian. Florian. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir, und zwar um die Geschichte, also ich bin jetzt 20, und also ich habe vor 2 Monaten meine neue Freundin kennengelernt, wir sind jetzt seit 2 Monaten zusammen, und ihre Eltern haben jetzt was gegen mich, weil sie halt herausgefunden haben, dass ich jetzt halt bei den Hells Angels bin. Oh, wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist jetzt 17. 17? Genau. Und... die Eltern haben herausgefunden, dass du bei den Hells Angels bist. Richtig. Wie lange bist du schon da? Also jetzt komplett bin ich seit 2 Jahren da. Ja. Also vorher insgesamt seit 5 Jahren. Ja. Warum bist du da? Also ich bin im Prinzip komplett damit aufgewachsen. Durch meinen Onkel und durch meinen Vater. Dadurch, dass sie halt auch Hells Angels waren und... wie gesagt, seit 2 Jahren bin ich halt auch komplett da, also seitdem ich 18 bin, seitdem ich halt meinen Motorradführerschein habe, bin ich komplettes Hells Angels Mitglied. Ja, ich überlege gerade noch, müssen wir es noch erklären, was Hells Angels sind? Vielleicht dann wissen es alle Leute hundertprozentig, erklär du es. Also die meisten denken Hells Angels, wenn sie es hören, denken sie meistens, ja, es sind irgendwelche asozialen Rocker. Rockerbande, Motorradfahrer. Genau, das denken halt die meisten, dass es irgendwas mit Prostitution und Gewalt halt zu tun hat. Sind oft in den Schlagzeilen Bandenkriege mit dem Banditus oder mit irgendwelchen anderen Leuten, Prostitution, wie du sagtest. Ne? Also all das kommt damit ins Gespräch. Ja, genau. Das ist es halt meistens. Aber wo es halt, die Hells Angels halt stehen, ist halt, also wir haben 4 Grundprinzipien, und zwar erstens Freiheit, also Freiheit dadurch, dass wir halt fahren können, wo wir wollen. Ja. Zweitens ist es halt Respekt gegen allen, es ist egal, ob er schwarz ist, ob er weiß ist, ob er sonst irgendwas für eine Hautfarbe hat. Ja, hört sich sehr gut an und da das würde jeder unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Genau. Dennoch nochmal die Frage, du hast erklärt, dass du quasi durch die Familie da so reingekommen bist. Was fasziniert dich denn daran? Dadurch ist es halt der ganze, ist halt also wir als Fat Angels sind halt, ja, der ganze Zusammenhalt. Also es ist egal, wo man herkommt. Also es ist zum Beispiel. Kannst du natürlich in anderen Gruppen auch haben. Jein, kann man nicht unbedingt sagen. Also was man als bestes Beispiel nehmen kann, zum Beispiel letztes Jahr ist ein Kollege von mir ist leider verstorben. Und da ist es halt, es sind nur, okay, Kameraden hört sich ein bisschen blöd an. Aber es sind halt Clubmitglieder, nicht nur aus Lübeck, es sind auch Clubmitglieder aus Österreich, es sind aus Portugal. Okay, die sind alle gekommen zur Beerdigung. Genau, weil es ist halt alles, es ist egal, wo man hinkommt, es ist alles eine richtig große Bruderschaft. Okay. So, lässt sich aber nicht abstreiten, dass es oft zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Gehe ich auch offen und ehrlich zu. Warst du denn auch schon verstrickt in gewalttätige Auseinandersetzungen, mit wem auch immer? Ich war schon verstrickt in Gewalttaten. Ja, was hast du getan? Was auf öffentlich bekannt ist halt, wir als Hells Angels, als 81, sind halt, verstrickt mit dem Bandito. Und was jetzt vor einem halben Jahr war, was? Haben wir halt auch in Neumünster, haben die Banditos ein Chapter aufgemacht, also Chapter ist, ja. Reden wir nicht so lange um heißen Brei rum. Du warst in einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Das heißt, du hast dich mit Leuten geprügelt und geschlagen. Ja oder nein? Ja. Ja. Hast du mit Händen jemanden verprügelt oder auch mit Gegenständen oder mit einem Messer oder mit irgendwas anderem? Nein, also nur mit Händen. Ich frage ganz einfach mal, dann kommen wir schnell zu Potte. Ist jemand bei dieser Prügelei, an der du beteiligt warst, hast du jemanden verletzt bei dieser Prügelei? Ich habe einen ins Koma geschlagen. Wie bitte? Ins Koma geschlagen. Du hast einen Menschen ins Koma geschlagen? Ja. Und der zweite, es war nachher schwere Körperverletzung. Also ich habe jetzt noch einen Gerichtstermin laufen. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was Justiz, irgendwas an Polizei und Justiz in der Folgeerscheinung aufgetreten. Genau. Also wie gesagt, das eine ist halt, durch dieses Komaschlagen, das ist halt bei uns jetzt nicht so direkt bekannt geworden. Aber das andere war halt, schwere Körperverletzung. Und wie schwer war die Körperverletzung? Soweit ich halt weiß, waren mehrere Knochenbrüche. Ja. Im Gesicht waren halt auch, die Nase waren gebrochen, der Orbitaboden, also das ist halt unter dem Auge. Ja. Und Kieferbruch und alles. Und das hast du verursacht? Ja. Also nicht nur ich. Nicht nur ich, aber nicht nur du, aber maßgeblich. Und die Sache, dass jemand ins Koma geschlagen wurde, das hast du schon gemacht. Ja. So, Florian. Jetzt wunderst du dich, dass die Eltern deiner Freundin auf Abwehrreaktionen gehen zu dir. Da wunderst du dich? Was heißt, es wundert mich einfach. Wie findest du das denn, dass du da einen Menschen fast totgeschlagen hast? Jetzt kommen wir nicht mit Ehre und so einem Quatsch. Nein, das wollte ich auch gerade gar nicht sagen. Sondern ich wollte halt sagen, es war halt wirklich für mich Notwehr, weil es ist für mich im Prinzip, ich bin damit groß geworden, es ist für mich halt, es ist wie eine Familie. Und wenn mich oder wenn für mich jemand die Familie anmacht, dann hat derjenige damit selber ein Problem. So. Und da sind wir bei einer Prämisse, die natürlich nicht meine Prämisse ist. Ja. Weißt du, ich bin auch für Familie, ich bin auch für Loyalität und für Zusammenhalt und für Ehrlichkeit, all das, was du vorhin aufgelistet hast. Ich will auch, dass meine Freunde wie eine Eins neben mir stehen und ich stehe neben meinen Freunden wie eine Eins. Ja. Aber all das muss natürlich in einem Rahmen bleiben. In dem Moment, wo du einen anderen Menschen, wenn du so weit über das Ziel hinausschießt, einen anderen Menschen vielleicht sogar umbringst oder für sein Leben zum Krüppel schlägst, ja, trägst du eine ganz große Schuld. Ja. Das so kann man keine Probleme lösen. So schürst du nur immer wieder neue Gewalt und neuen Hass. So funktioniert es überhaupt nicht. Dazu, Domian, ich habe auch ganz ehrlich noch was sagen. Ja, ja, klar. Und zwar bei mir war es, war am 29. August 2009. Hm? Ich war in Neumünster. Ich wurde von 4 Banditos-Mitgliedern mit Eisenstangen wurde ich zusammengeschlagen. Ja, ich lage. Das verurteile ich genauso. Aber da du in diesem Kreislauf mit drin hängst, ist die Lösung natürlich, besteht nur letztendlich darin, dass du aus diesem Kreislauf rausgehst, um dich dem zu entziehen. Wie stehst du denn dazu, dass du diesen Mensch ins Koma geschlagen hast? Gibt es mal einen Moment, wo dir das auch, wenn du ganz still für dich alleine bist, wo doch ein schlechtes Gewissen hochkommt, dass du denkst, mein Gott, was habe ich da angerichtet? Nein, also bisher. Weil das wollte ich halt eben gerade sagen, weil wie gesagt, im August, ich wurde von 4 Banditos-Mitgliedern wurde ich zusammengeschickt. Okay, du siehst es für dich als Notwehraktion. Jein. Wie gesagt, ich sage zu dir, wenn du gar nicht in deiner Gruppe wärst, würde dich auch keiner zusammenschlagen von den anderen. Weißt du? So bricht man da aus. Jein. Mensch, Florian, lass uns doch nicht darüber diskutieren. Du bist ein junger Kerl von 20 Jahren. Ja. Du bist kein dummer Typ, das merke ich ja, wie wir uns unterhalten. Du machst dir doch dein ganzes Leben kaputt, wenn du in solche Dinge immer mehr reingerätst. Stell dir mal vor, du hast wirklich ein Menschenleben auf dem Gewissen. Ja, aber Domian, wie gesagt, lass mich aber ganz kurz anbringen. Und zwar, wie gesagt, im August wurde ich von 4 Banditos-Mitgliedern wurde ich zusammengeschlagen. Ich lag 2 Wochen lag ich im Koma. Ich lag wirklich im Koma. Die Ärzte haben gesagt, als sie mich eingeliefert haben, ich glaube es dir. Ich finde das ja genauso schrecklich wie die andere Seite. Ich finde das beides ganz furchtbar. Weißt du, was ich will? Ich will, dass du da rausgehst. Ich will, dass du da rausgehst und mach dein... Meine Familie ist es. Leb dein Leben und kümmere dich um deine Freundin, wenn du die liebst. Was sagt denn deine Freundin dazu? Ja, meine Freundin findet okay, weil meine Freundin, also... Weiß die genau, was da abgeht? Meine Freundin weiß genau, was da abgeht. Meine Freundin kennt auch meinen Onkel, sie kennt meinen Vater. Sie weiß genau, was in der Szene abgeht. Ja, was machst du denn beruflich? Also beruflich bin ich im Moment Einzelhandelskaufmann. Hast du einen Job? Wo möchte ich gerne gar nicht sagen. Bitte? Wo möchte ich nicht sagen, weil das ist ja... Nein, muss ja auch nicht sagen. Nee, aber ich bin halt Einzelhandelskaufmann. Ja, aber da läuft jetzt ein Gerichtsverfahren und das heißt, du bist vorbestraft demnächst. Vorbestraft, ja. Ja, ist doch eine schöne Scheiße, oder nicht? Ja, also ich sag auch ganz ehrlich... Ist das die erste Vorstrafe oder gibt's auch schon eine andere? Nö, also dazu muss ich auch sagen, also ich saß so ein Dreivierteljahr in Jugendarrest. Ach so, das auch schon? Ja. Na super, also hast ja ein tolles Leben vor dir. So halb immer kriminell, Knast. Und so möchtest du leben, so möchtest du alt werden? Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Jetzt habe ich mittlerweile geändert, weil das halt auch mit der Schlägerei, also halt wo ich den einen geschlagen habe, das ist jetzt halt auch schon etwas länger her. Wie gesagt, das muss ich halt auch ändern. Bloß, wie gesagt, ihre Eltern sehen es halt anders. Florian, ich hab's ja gerade schon gesagt, ich kann das verstehen, dass die Eltern das anders sehen. Mhm. Ich kann das komplett verstehen und bin auf der Seite der Eltern. Ja. Es geht ja auch, ich habe jetzt an dein Gewissen appelliert und daran an den anständigen Kerl in dir appelliert, dass der zum Vorschein kommt. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite sage ich, es geht ja auch nicht nur um deine Biografie und dein Leben, was du demnächst führen wirst, was sehr eingeschränkt ist vielleicht durch deine Vorstrafen. Es geht ja prinzipiell auch um dein Leben. Es kann ja auch sein, dass du bei einer solchen Auseinandersetzung da auch dein Leben verlierst, wie du es gerade beschrieben hast. Ist es das wert? Ist es das wert? Nee, es ist es nicht wert, Mensch. Nein, nein, nein. Ich habe auch nicht gesagt, dass es es wert ist. Ja. Ich habe halt gesagt, dass halt, also wie gesagt, es hört sich an, Hells Angels sind immer die Bösen. Bloß ist es das halt für mich, ist es eine Familie. Ich will jetzt gar nicht über die Hells Angels reden. Das ist gar nicht das Thema. Ich rede über dich und um dein Leben, über dein Leben und deine Zukunft. Und ich habe einfach das tiefe Gefühl, dass es für dich besser wäre, wenn du da rausgingst. Und versuchen würdest, ein anständiges Leben zu führen. Und siehst, dass du in deinem Job vorankommst und dass du nicht nochmal in eine Vorstrafe reingerätst. Ja, also mit dem Job muss ich sowieso sagen, also als erstes, also jetzt, so nächsten Monat habe ich sowieso, also fange ich wieder mit einem neuen Job an. Ja. Also daran soll es halt nicht scheitern. So, pass mal auf, jetzt gucke ich gerade hier auf meine Uhr, mir rennt ein bisschen die Zeit weg. Ich glaube, wir haben so die Argumente ausgetauscht. Okay, ja. Wir sind komplett anderer Auffassung, aber wir haben vernünftig miteinander geredet. Das ist ja auch schon mal das ist auch schon gut. Nee, das finde ich auch okay. Ne? Also, was ich noch kurz sagen, ich möchte halt auch nicht, dass du ein falsches Bild von Hells Angels bekommst. Nein. Weil, lass uns gar nicht darüber weiterreden, müssen wir gar nicht machen. Es geht um dich, Florian. Ja. Ich möchte, weil das sonst den zeitlichen Rahmen unserer Sendung sprengt, doch nochmal, dass wir dich nochmal zurückrufen. Fände ich ganz gut. Bist du damit einverstanden? Ja, gerne. Sehr gerne. Also meine Nummer habt ihr, ja, dann würden wir uns gleich bei dir nochmal melden. Einverstanden? Ja. Okay, dann wünsche ich alles Gute und grüße deine Freundin von mir. Alles klar, danke. Tschüss. Ja, ciao, ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, die kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und bitte nicht zu lang mailen. Hier ist Brigitte und Brigitte ist 59. Morgen Brigitte. Ja, guten Morgen Domian. Brigitte, um was geht's? Erstmal tolle Sendung machst du. Dankeschön. Ja, ich habe hier schon so oft angerufen, bin erstmal durch und jetzt bin ich aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Ja, von meinem Vorredner, das kam mir jetzt gerade recht. Ja. Ein Mensch hat mich ins Koma gehauen, da war ich 18 Monate ins Koma und was danach noch. Dich hat jemand ins Koma geschlagen? Auftreten. Dich hat mal jemand ins Koma geschlagen? Ja. Wie alt warst du da? 1986, da war ich 35 Jahre, seitdem bin ich im Vorruhestand. Wer hat das denn gemacht? Ja, ein Fahrgast, ich war bei der öffentlichen Dienst bei der Bahn gearbeitet. Ist das auch der Grund deines Anrufes? Nein, nein. Das war jetzt wegen meiner neuen Flamme, die ich habe. Du hast eine neue Flamme? Ja, ich bin eine Lesbe. Du bist eine Lesbe, ja, ist ja nichts gegen einzuwenden. Maskuline, mehr transsexuell als lesbisch, glaube ich. Lesben sind immer sehr willkommen hier bei uns in der Sendung. Oh, danke. Nee, und da, ich habe vor einem, schon über ein Jahr her, habe ich annonciert im Fernsehen. Ja. Da hatten sich ja einige Frauen gemeldet, aber man muss sagen, alle, die hatten alle bei Leichern, einen Schuss weg, wie man so schön sagt, in Düsseldorf. Ja. Und bei dieser Frau da aus H, ich sag jetzt den Namen nicht, welche Stadt, verstehe. Bin ich im Bahnhof, waren wir uns verabredet, Treppen runter, und ich stand da, ich war weg, ich hab gesagt, die oder keine. Ach. Ich wusste aber nicht, dass es die Verabredung war. Und dann, ich war ja draußen verabredet am Auto, sie hatte mir auch die Farbe vom Auto beschrieben. Hm. Aber die gefilmt habe ich mich nochmal umgedreht und sie grinst und habe gesagt, jetzt bleibst du stehen. Hm. Lass sie da draußen warten. Und sie kam dann auf mich so und fragte, bist du die Brigitte? Ich sag, ja, da wusste ich, dass die Verabredung war. Wann war das? Hin und weg, ich hatte Herzklopfen. Wann war das? Vor etwa ein anderthalb Jahr ungefähr. Ach so, und bist du jetzt mit der Frau? Nein, und dann war ich bei ihr und dann haben wir zusammen gefrühstückt, dann hat sie mich wieder zum Bahnhof gebracht. Hm. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, dass ich gut angekommen bin wieder in Düsseldorf. Hm. Hab nie mehr was von gehört, 10 Monate nicht. 10 Monate. Nach 10 Monaten ruft sie mich an und entschuldigt sie und sagt, ja, sie hat lange gebraucht, darüber nachzudenken. Oh, ein bisschen sehr lange, ne? 10 Monate. Ja, und möchte jetzt doch eine Beziehung mit mir. Ach, so schnell. Und weil ich so entscheidet sich war, habe ich gesagt, ja. Und das ist jetzt die neue Flamme? Ja, da ist sie schon wieder aus. Ach, ist schon wieder aus? Ja, das kommt ja jetzt. Mann. Bitte? Ja, erzähl mal. Ja, und dann habe ich so gesagt, wir haben mal 2 Monate nur telefoniert. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, da stehe ich nicht drauf auf Telefonbeziehung. Ich möchte dich auch mal wieder sehen. Na klar. Naja, mit hin und her, ein paar Mal Absagen, bin ich dann vor 14 Tagen da gewesen. Fing auch ganz gut an. Und da war ihr Nachbar da, der fing dann an, ich muss dazu sagen, ich habe eine Chemotherapie gehabt, hatte Glatze, habe aber jetzt wieder Augenbrauen und Haare so ein paar im Kopf. Mhm. Sehe nicht gerade aus wie was Schönes, ne? Okay. Und naja, dann meinte er, ich würde nicht nach ihm aussehen und nicht nach ihr. Ich würde aussehen wie ein Neutrum. Und da habe ich ihm gesagt, dann müsste ich so aussehen wie du. Und da ballte er die Faust und dann bin ich hoch und sie hat mich dann auf die Couch geschmissen und sagte zu ihm, dann müsst ihr raus. Was? Sie hat dich auf die Couch geschmissen und? Ja, weil und er musste raus. Er musste raus und ihr habt dann schönen Sex gehabt. Ja, von wegen. Einen schönen Sex. Ein Bild von ihrer Freundin, die ist vor 4 Jahren verstorben, das hängt über dem Bett. Ich meine, ich habe einen Tote, kann mir keine Konkurrenz sein. Ne? Aber, Entschuldigung, wenn ich da lache. Aber das ist ein bisschen unangenehm. Ja, in der Tat, das wäre mir auch unangenehm. Ja, und da haben wir ein bisschen geknutscht und ich habe ein bisschen gefummelt. Ja. Und sie waren mir auch zu dominierend im Bett, das bin ich nicht gewohnt gewesen. 43 Jahre habe ich gegeben und jetzt wollte sie mir auch geben. Ja. Das kann ich nicht. Ja. Habe ich aber von vornherein gesagt, dass ich in der Beziehung noch Jungfrau bin. Ja. Und da sagte sie, ja, du kannst aber gut küssen. Ich sage, ja, da muss ich dir noch beibringen, das kannst du ja nicht so gut. Was ist denn die Problemlage jetzt, weswegen du mich anrufst? Ja, ich liebe dich. Obwohl wir immer gesagt haben, wir haben uns lieb. Ja. Aber ich liebe dich. Naja, fand ich ja toll. Ja. Am anderen Morgen kein Wort mit mir gesprochen, Fresse bei Fuß den ganzen Tag. Hm. Ich sage immer, was hältst du davon, wenn ich mich zum Bahnhof bringe, dann sag ich, nein, brauchst du nicht. Am anderen Tag, ja, ich sollte ja noch bleiben. Ja, es ist besser, ich fahre dich jetzt schon zum Bahnhof. Hm. Ja, sag ich, warum nicht? Ja. Seitdem höre ich nichts mehr. Ach so. Sie nimmt den Hörer nicht ab. Was für eine komische Geschichte. Der denkt die 10 Monate angeblich ja. Denkt die 10 Monate darüber nach und dann sagt sie plötzlich, ich will eine Beziehung mit dir. Ja. Sagt man ja auch nicht so gleich, ich will eine Beziehung. Man nähert sich ja eigentlich erstmal ein bisschen an. Ja. So, und dann... Ja, wo muss sie auch krank sein? Was? Irgendwo musst du auch krank sein. Ja, vielleicht. Hast du denn noch mal versucht, sie anzurufen? Ja, zigmal. Da hat jetzt eine Bekannte von mir angerufen, die sagt, ich soll den Telefonterror lassen. Da hat gesagt, ich will wissen, wieso sie sich jetzt wieder nicht meldet. Ach, weißt du, Brigitte, ich würde wirklich das telefonieren lassen. Ja, ich rufe auch nicht mehr an. Ich habe ja gestern gesagt, ich will auch keine Freundschaft, gar nichts mehr mit ihr. Ich rufe auch nicht mehr an. Schluss aus. Weißt du, man muss gar nicht... Ich habe ja Stolz. Eben. Und gut, man wüsste jetzt gerne den Grund, aber letztendlich ist der Grund auch egal. Entscheidend ist, was hinten rauskommt, nämlich die will dich nicht. Nein, sie will mich nicht. Die will dich nicht. Ja. Das ist zwar hart, aber man muss ja, es dann auch... Ja, mein Gott, hart oder nicht, da kann man doch sagen, pass mal auf, oder? Ja, sie ist eine feige Socke, sie hätte es dir klarer sagen können. Hätte sie auch. Mann, wie schade. Aber ich verliebe mich immer in die verkehrten Formen. Das geht uns allen ja fast immer so, dass man sich in die Falschen verliebt. Ja, immer. Mann. Habe ich immer so ein Glück mit. Mann. Sag mal, du hast gerade gesagt, Chemo, bist du denn so über den Berg? Ja, das wissen wir noch nicht 100%. Was für ein Krebs? Der Tumor ist jetzt kleiner geworden. Was für ein Krebs hast du? Oder hattest ein Hirntumor. Oh. Hm. Der war nadelöhr groß durch Chemotherapie und Kobaltbestrahlung und jetzt ist er wieder am Wachsen. Oh. Und da war er wieder fast über 1 Cent groß. Ja. Und jetzt ist er Kirschkern groß, aber wie weit es jetzt noch geht, wissen wir nicht. Und mir ist es auch egal. Ja. Hast du denn so ein Umfeld? Hast du Freundinnen oder gute Bekannte? Überhaupt keinen mehr. Überhaupt keinen mehr? Seitdem ich krank bin, am Anfang war ich ja sehr interessant. Koma liegen, kommst du durch, kommst du nicht durch. Mhm. Und im Laufe der Jahre haben die sich alle von mir entfernt. Das heißt, da gibt's keinen mehr? Ich habe ja eine totale Wesensveränderung bekommen. Ich habe mein Gedächtnis verloren, ich konnte nicht mehr sprechen, war halbseitig gelähmt. Sag mal, entschuldige, wenn ich da nochmal zurückgreife. Deswegen kann ich den Jungen nicht verstehen. Ja, natürlich. Ich habe ja auch versucht, mir das klarzumachen. Ja, habe ich gemerkt. Ja. Das war ein Fahrgast damals, der dich ins Koma geschlagen hat. Ja, so wie ich gehört habe, bin ich ja auch vor Gericht gefahren worden. Aber du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, was da... Ich kann mich an 37 Jahre nicht mehr erinnern, die sind ausgelöscht. Du kannst... Die Erinnerungen sind dann auch nicht im Nachhinein wieder gekommen. Nein, ich weiß nur, was ich jetzt weiß vom Erzählen. Und ich versuche es so gut, das Ganze behalten. Du kannst dich nicht... Ich kann mich mit der Person nicht identifizieren. Das heißt, du kannst dich an deine Jugend und Kindheit nicht erinnern? Nein, ich weiß auch nicht, dass ich ein Kind war. Ich bin wach geworden, da war ich 38. Ach. Das heißt, alles, was du über dich weißt, hat man dir erzählt? Hat man mir erzählt. Hattest du damals noch verwandte Eltern zum Beispiel? Ach, die wusste ich doch gar nicht. Ich habe bei Zufall mal ein paar Telefonnummern gefunden und habe da angerufen und gefragt, ob die mich kennen. Aber die müssen dich doch im Krankenhaus besucht haben. Nein. Nein, achso, da war kein Kontakt. Hm. Es gab keinen familiären Kontakt damals. Damals nein, hattest du, ja auch heute nicht. Hattest du denn damals, als dieses Unglück passiert war mit dem Komaschlagen, hattest du dann eine Beziehung? Ja, doch. Ja, was heißt eine Beziehung? Ich hatte da eine sexuelle Beziehung. Hast du die? Ich habe vorher mit der Schluss gemacht, weil ich wollte nicht, dass sie zu eng in meinen... Das heißt, wie lange lagst du im Koma? 18 Monate. 18 Monate, hast du gesagt vorhin. Du bist nach 18 Monaten aufgewacht und wusstest nicht, wer du bist. Ich war nichts. Ich kannte dann nicht Krankenhaus. Das, was ich gesehen habe, war eine Wand, die kannte ich nicht. Macht einem das nicht... Ich musste alles neu lernen. Macht einem das dann nicht unfassbare Angst und Panik? Angst macht mir das nur, dass Menschen immer noch so gewalttätig sind und andere Menschen zum Krüppel schlagen. Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Aber ich meinte es so auf dich bezogen damals, als du aufgewacht bist. Da hatte ich Angst, ja. Ich wusste ja gar nichts mehr. Mhm. Ich wusste nicht, dass ich eine Frau bin oder... Wie war das denn mit so Sachen, die man in der Schule gelernt hat? Rechnen zum Beispiel? Ich habe 5 Jahre Analphabetenschule hier besucht. Ach, alles vergessen? Alles neu lernen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich war auf Null. Ich war 64 Monate in Rehabilitation. Und alles von der Pike auf lernen? Alles von der Pike auf. Konntest laufen lernen, sprechen lernen, denken lernen. Schreiben lernen, alles rechnen lernen. Kochen. Ich konnte noch nicht, wusste nicht, was Kartoffel war. Hm. Ich konnte nichts essen, wusste nicht, was das ist, wusste nicht, was Besteck war. Das war 1986, ne, sagst du? Am 29.09.86 und am 3.03.88 bin ich wach geworden. Hm. Da war ich 35, wurde reingefahren. Zu was ist denn dieser Täter verurteilt worden, weißt du das? Ja, so wie ich gehört habe, hätte er 10 Jahre die Höchststrafe gekriegt, wegen versuchten Totschlag. Ah ja. Und warum es da zum Streit gekommen ist, hat man dir ja, weil er war schon mehrmals auffällig gewesen. Ich war Kontrolleurin. Mhm, ja. Und dadurch wäre das vor Gericht gekommen. Das wollte er vermeiden, weil er sonst ausgewiesen worden wäre. Ah ja. Mhm. Und ich weiß noch, das war ein schwarzer Mann. Mhm. Und ich hatte bis dato noch keinen schwarzen Menschen gesehen. Mhm. Und da wollte ich mit dem Rollstuhl dahin fahren. Und da schrie dann immer, halten Sie mir die vom Leib, halten Sie mir die vom Leib. Und dann noch ein fieses Wort. Moment, du wolltest dahin fahren, nachdem du aufgewacht warst? Ich bin ja im Gericht vorgefahren. Ach so, ich verstehe. Sie als Zeuge. Und da fragte der Staatsanwalt mich ja, oder der Richter, ob ich den Mann kenne. Mhm. Und ich immer da. Konnte ja nicht sprechen. Mhm. Und dann sagte meine Kollegin, die waren ja auch da, euer Ehren, die Frau sowieso kann nicht mehr sprechen. Ja. Und dann sagte, wie kann man so eine Zeugin vorladen? Daraufhin bin ich dann rausgefahren worden. Ach, verstehe. Und du hattest natürlich vor diesem schlimmen Vorfall hattest du schon farbige Leute gesehen. Ja, natürlich. Aber da alles noch nicht. Und gekannt. Genau. Mhm. Musst du alles jetzt neu, mit 37 Jahren musst du alles neu lernen. Wahnsinn. Hattest du vorher einen Führerschein gehabt? Ja, den habe ich aber abgenommen bekommen, weil ich während des Komas Aufenthalts dann mündig wurde. Ja. Und die Rente, damit dann nicht nahtlos übergeht mit Krankengeld und Rente. Sag mal, wenn man dann aufwacht und hat alles vergessen, weiß man denn dann überhaupt, in welchem Land man lebt? Was Deutschland bedeutet? Und nicht, was Deutschland ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich wusste gar nichts. Ich habe damals... Ich hätte auch in China wach werden können, ich hätte auch Chinesisch sprechen lernen können. Ich kann heute durch die Logopädien wieder sprechen. Ja, damals, wer so unsere Politiker waren, kanntest du auch keinen? Kann ich nicht mehr, da bin ich auch gefragt worden, wo ich dann so Tests musste. Mhm. Das heißt, aber dann muss ich dir mal sagen, alle Achtung und Respekt, dass du dich so wieder aufgerappelt hast. Aber ich habe noch dadurch, jetzt durch die Medikamente, die ich ja bekommen habe, hat man ja Nachwirkungen. Mhm. Jetzt sind meine Knochen alle kaputt. Ach so. Krieg eine Operation nach der anderen. Ah ja, verstehe. Untenrum habe ich schon alles aus Titan. Ja, verstehe. Jetzt soll ich noch neue Schultergelenke kriegen und noch ein X im Rücken. Also eine schwerkranke Frau, kann man sagen. Ja, ein Krüppel, kann man sagen. Mensch, Brigitte, da tut mir das wirklich leid, dass das mit der Liebe jetzt nicht geklappt hat. Ich hätte es dir wirklich sehr gegönnt. Es gibt ja noch andere Frauen. Gibt's ja. Vielleicht du bist aber sogar noch eine bei dir und schreibt. Ja, vielleicht. Du bist aber auch eine rheinische Frohnatur, höre ich irgendwie ja, so. Ja, ne? Dann sagen die Ärzte auch mal, den Humor hätte ich nicht verloren. Nee, den hast du wirklich nicht verloren. Und der soll dir auch wirklich bitte erhalten bleiben. Ich habe dem Arzt ja schon gesagt, wenn ich dann die Operation alle hinter mir habe, kriege ich auch eine Fernbedienung. Der hat mich angeguckt, ich fange an zu lachen. Da sagt er, warum denn? Ich sage, Roboter kriegen da eine Fernbedienung. Also Brigitte, ich wünsche dir natürlich ja. zuerst mal richtig, richtig fett, gut Gesundheit. Ja. Fette Gesundheit. Ja, das will ich nicht mehr werden. Ich hatte Mann da mehr Glück mit dem Koma. Ja. Und ich wünsche dir zudem. Ich will auch eine harte Strafe kriegen. Sei mir nicht böse, weil ich so denke. Ja, das bin ich auf deiner Seite. Und ich wünsche dir bald eine tolle Frau, die dir gefällt. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, auch so. Hat mich sehr gefreut. Tschüss, Brigitte. Ja. Tschüss. Und hier ist Nina. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. 25 bist du. Genau, ja. Hallo, Nina. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Und zwar geht's darum, dass ich seit mehreren Monaten 3 Freunde gleichzeitig habe. 3 Männer gleichzeitig? Ja. 3 sexuelle Beziehungen gleichzeitig? Genau, richtig. Also den ersten, mit dem ich am längsten zusammen bin, das sind jetzt fast 2 Jahre, wo wir zusammen sind. Mhm. Und nach und nach kamen halt die anderen beiden dazu. Also mit dem einen 2 Jahre, mit dem anderen? Genau, jetzt seit August letzten Jahres. Seit August und dann? Genau, und mit dem dritten dann jetzt seit, ich glaube seit Dezember. Seit Dezember. Weiß? Genau. Wissen die Jungs voneinander? Nein, wissen die natürlich komplett nicht. Geheim? Ja, komplett geheim. Ist auch super stressig und super belastend. Warum machst du es? Ja, wenn ich das so wüsste, ne? Also, die haben alle 3 so ihre eigenen Charakterzüge, die ich halt bei dem jeweils anderen so ein bisschen vermisse, schon fast irgendwie. Und also mit dem ich jetzt seit 2 Jahren zusammen bin, da ist eigentlich alles perfekt. Also im Bett ist es super und wir können rausgehen und Spaß haben, aber ich muss dazu sagen, der ist Türke und sehr eifersüchtig. Ich darf mich nicht mit Freunden treffen und ich habe halt von was ihm ausgeht halt keine Freizeit mehr so wirklich. Umso heikler für dich, wenn er das rausbekommt, dann ist aber was los, ne? Ja, also es war schon 2-3 Mal wirklich hart an der Grenze, ne? Also ich bin ja dann, ich teile das aus, also er geht nachts arbeiten und schläft dann natürlich tagsüber dann relativ lange. Und die Zeit nutze ich dann aus und bin halt bei dem anderen, der wohnt auch in Düsseldorf, beide wohnen in Düsseldorf. Und manchmal erzähle ich dann halt, ich bin auf einem Geburtstag bei einer Cousine, und die so, dann allerdings zu Hause feiert. Und so lügst du dich dann durchs Leben? Ja, kann man so sagen, so, die 2-jährige Beziehung läuft gut, aber der Typ schränkt dich ziemlich ein in deiner Freiheit. Ja, ne, extrem, so? Ja. So, was hat denn die August, ich nenne sie mal so, die August-Beziehung und die Dezember-Beziehung, was macht die denn aus? Was fasziniert dich denn daran? Ja, also mit der August-Beziehung, sage ich mal, da kann man einfach Spaß haben, da kann ich einfach so sein, wie ich bin, der hört mir zu und... Was dein Hauptfreund, mit dem du 2 Jahre zusammen bist, bei dem kannst du nicht so viel Spaß haben und der hört nicht so zu. Nicht so wirklich. Ist eher ein Macho. Ja, durch und durch, ja. Durch und durch. Mhm. So. Und die Dezember-Beziehung? Und die Dezember-Beziehung, die kenne ich selber schon seit über 8 Jahren. Und war früher immer richtig verliebt in ihn und dann hat sich das alles aus den Augen verloren und vor ein paar Monaten haben wir uns halt wieder getroffen, durch Zufall im Internet wiedergefunden. Wieder getroffen und ich weiß auch nicht, da kam halt alles von früher wieder hoch. Was ist das denn für ein Typ? Eher ein weicher Typ? Ja, eher so ein Softie, aber halt ganz lieb und macht und tut wirklich alles, wobei das mir auch wieder zu viel ist. Ja. Was, die 2-jährige Beziehung dann halt ausgleicht, ne? Ja, verstehe. Du gehst an ein Blumenbeet und pflückst dir alles raus, was dir so gefällt und was du gerne haben möchtest. Ja, kann man so sagen. Man könnte auch sagen, dass du eine extrem egomanische Frau bist. Könnte man sagen, ja. Ja, extrem. Die August-Beziehung, die Dezember-Beziehung, sind die beiden dabei, sich in dich zu verlieben? Ja. Also ich bin fest mit, ich denke schon, also sie sagen es mir. Und die glauben auch, dass ihr beide fest dann zusammen seid? Ja, natürlich, ja klar. Und ich fühle auch wirklich, also ich denke auch nicht an den jeweils anderen, wenn ich bei einem von den dreien bin. Also dann bin ich wirklich super glücklich und ausgeglichen für die paar Stunden dann immer. Aber das ist doch eine logistische Leistung, für das hinzukriegen, die Wochenenden, jeder will doch mit dir das Wochenende verbringen irgendwie, jeder will anrufen und also anrufen und SMS, das funktioniert so einigermaßen halt. Also die August-Beziehung wohnt in Aachen und dadurch sehen wir uns halt selten, der Student und hat kaum, hat kein Auto und kann nicht so oft hier runterkommen. Und das klappt dann halt eigentlich ganz gut. Wobei es immer wieder brenzlige Situationen auftauchen. Ist mir völlig klar. Ich garantiere dir, dass es irgendwann auffliegt. Ja, es ist ja schon fast aufgeflogen, aber die 2-jährige Beziehung, die konnte ich dann halt wirklich so haarscharf belabern, sag ich mal, und auch wenn sich das jetzt blöd aus. Er hat wirklich alles auf der Hand gehabt. Er hat zu Hause angerufen bei meiner Mutter, ja, die Nina ist nicht da. Und also er ist gewarnt. Natürlich, er ist klar, intuitiv. Aber ich habe den wieder um den kleinen Finger gewickelt bekommen und es würde mir das Herz brechen, wenn ich einen von den dreien verliere. Das hört sich total krank an. Ja, ich hoffe, dass sein Herz bald gebrochen wird. Wirklich. Ich finde es total scheiße, was du da machst. Ich auch. Ja. Weil du, ich meine, das ist immer eine ganz einfache Rechnung. Du möchtest ja auch nicht eine in so einem Spielchen sein, dass ein Typ mit dir sowas macht. Nee, natürlich nicht. So. Und es wahrscheinlich tut mir auch leid, also wenn der andere das rausbekommt, und ich habe ja wirklich mitgekriegt, ich bin hingefahren und habe ihm wirklich da Mist erzählt, wo ich denn gewesen bin, damit das nicht auffliegt alles. Und ist doch furchtbar. Es tut mir wirklich leid. Ja, gut, dann kann er sich, die waren wirklich, kann er sich waren nicht wirklich so, echt. Ja, kann er sich nicht so verkaufen, dass es dir leid tut. Du bist eine unehrliche Person. Es kann ja sein, glaube ich, habe ich so ein Gefühl, dass das schon aus der Frustration resultiert, dass du sehr eingeengt bist in deiner zweijährigen Beziehung. Ja. Der mag zwar so eine gewisse Sache befriedigen bei dir, dass er ein harter Kerl ist, irgendwie stehst du da drauf. Ja, das ist aber auch das Einzige auch. Und halt im Bett, ne? Und im Bett, ja. Aber ja. Letztendlich, was das Leben anbelangt, möchtest du eigentlich anders leben und nicht so. Ja, natürlich. Also so der arbeitet im Rotlichtmilieu nachts und das ist nichts. Das kann ich mir nicht auf Dauer vorstellen. Ja. Aber ich würde den Macho vermissen irgendwo. So, aber altes abgedroschenes Wort, was man so immer sagt, nee, man kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen. Ja. Oder man kann es schon und muss damit offenen Karten spielen, aber da bist du zu feige für. Bin ich, ja, so. Ja. Natürlich. Also, müsstest du, um dir auch in die Augen zu gucken, wenn du in den Spiegel schaust, in die Augen gucken zu können, müsstest du eigentlich eine klare Entscheidung für dein Leben treffen. Entweder trennst du dich von allen dreien, oder du entscheidest dich für einen und lässt die anderen beiden sausen. Ja, ich tendiere, natürlich habe ich so, ja, das hört sich so verrückt an. Natürlich habe ich einen Favoriten, sage ich jetzt mal, auch wenn ich das jetzt anhöre, dass ich über Gegenstände spreche. Wer ist denn der Favorit? Den ich schon seit über 8 Jahren kenne. Ach so, also die Dezember-Beziehung. Genau, richtig, aber da gefällt mir der Sex überhaupt nicht. Gut, dann ist es auch nicht das Richtige. Aber vom Herzen her, mein Herz sagt mir das halt einfach, weil das halt einfach so ein lieber Typ ist. Ja, aber ich sag dir, ich garantiere dir, wenn du dich für, bist du noch da? Ja, ich bin auch da, ja. Wenn du dich für den entscheidest, dann läuft das ein halbes Jahr und dann bist du frustriert sexmäßig. Wahrscheinlich, und dann würde ich ihn auch wieder betrügen. Und dann wirst du ihn auch wieder betrügen. Wahrscheinlich, ja, natürlich. Das befürchte ich ja auch. Das heißt, möchte ich nicht. Letztendlich bist du mit keinem von den dreien wirklich glücklich. Nee, das stimmt. Das heißt, daraus muss man eine Konsequenz ziehen. Ja. Und die wäre? Ich weiß es nicht. Ich sitze hier wirklich Tag für Tag und Abend. Nein, die Konsequenz ist, dass du unter alle drei Beziehungen einen Strich machen musst. Und geh auf die Suche, geh aufs freie Feld. Und kann ich nicht. Zumindest zu der Dezember-Beziehung, sage ich mal, kann ich nicht. Weil ich habe wirklich in den zwischenzeitlichen acht Jahren so oft an ihn gedacht irgendwie. Und ich verstehe es selber nicht, was ich ihm da antue eigentlich. Weißt du, in dem Moment, wo du zumindest der August- und der Dezember-Beziehung die Wahrheit sagst, regeln sich die Dinge von alleine. In dem Moment gerätst du so unter Druck, entweder sagen die sofort, komm Mädchen und tschüss. Na natürlich würden die das würde ich ja genauso machen. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, vielleicht ist auch der eine oder der andere vielleicht auch bereit zu kämpfen. Aber wenn du das so heimlich alles in so einem Lügentheater spielst, ist es klar, dass du musst was tun, Mensch. Du musst was tun. Ja, mich belastet das selber. Also ich sitze wirklich Abend für Abend, wenn ich dann mal alleine bin, sitze ich hier und ich bin wirklich fertig. Ganz besonders schlimm war es halt Silvester. Alle drei wollten feiern mit mir und ich musste mich für einen entscheiden. Ja. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, ich kann es verstehen. Also ich könnte mir auch selber in den Arsch beißen und das ist furchtbar, ist das wirklich. Ich bin wirklich. Ja. Aber ich bin bei jedem Einzelnen glücklich, wenn ich bei jedem Einzelnen bin. Ja, aber so kann man ja nicht leben. Das ist ja kein wirkliches Glück. Das ist ja ein Glück auf einer wirklich fulminanten Lüge. Weißt du, wenn alle drei voneinander wüssten, wäre das ein interessantes Beziehungsmodell und alle das irgendwie tolerieren. Die sind alle drei so unterschiedlich, das passt überhaupt ja, nicht. Ja, wenn das dann irgendwie so ging und man das tolerieren würde, wäre das eine irre Geschichte, könnten wir uns sicher eine halbe Stunde unterhalten. Aber so ist es eine ganz miese Lügengeschichte. Ja, das ist es. Ja, ich bin mir ja darüber auch im Klaren. So, dann mach was, Nina. Das kannst nur du machen. Ja. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt. War dir aber wahrscheinlich auch klar, was ich hier sagen werde. Ja, natürlich, klar. Dass ich nicht sage, wow, geil, drei Kerle am Laufen. Mhm. So nicht, ne? Ja, ist mir klar, also um Gottes Willen. Also ich habe auch noch mit niemandem drüber gesprochen. Also du bist der Erste, weil es muss halt einfach irgendwann mal raus, ne? Weißt du, was ich dir eigentlich wünsche? Dass die Dezemberbeziehung oder die Augustbeziehung uns jetzt zugehört hat. Dann kriegst du es knüppeldick ab. Ne? Dann würden die ja wahrscheinlich sofort sagen, ja, jetzt dann ist alles neu aufgemischt. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist eigentlich ausgeschlossen, sonst hätte ich nicht angerufen. Aber besser für dich ist es, wenn du von dir aus, dann fühlst du dich auch besser und dann bist du selbstbewusster, wenn du von dir aus Entscheidungen triffst. Man muss im Leben Entscheidungen treffen. So ja, lässt du alles irgendwie so laufen. Ja, eine große Rolle spielen natürlich auch meine Eltern dabei, ne? Also die kennen, also meine Mutter, die weiß von Zweien, aber die denkt natürlich, mit der zweijährigen Beziehung bin ich nicht mehr zusammen, die hat ja noch nie so wirklich akzeptiert. Mhm. Und wenn das vielleicht von Anfang an so gewesen wäre, dass sie vielleicht akzeptiert hätte, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich viel mehr irgendwie einen Pluspunkt bei meiner Mutter, weil ja die Dezemberbeziehung jetzt dazugekommen ist, den sie ganz toll findet. Nina, da musst du auch ehrlich deiner Mutter gegenüber sein. Du bist ja nur am Lügen. Ja. Wir machen ja immerzu ein neues Türchen auf und da kommen neue Lügengeschichten rausgequollen. Ja, das ist, also das ist wirklich eine Hochleistung, was ich da, ich wundere mich über mich selber, wirklich, ja. Wie ich das alles so unter ein Dach kriege. So, wir haben alles gesagt, was man sagen muss. Ja. Du musst handeln. Mhm. Viel Glück. Dankeschön. Nina, alles Gute, auf Wiederhören. Alles klar, auf Wiederhören. Tschüss. Peter, 23. Nee, nicht Peter, Peter. Peter, stimmt das? Ja, richtig. Peter, 23. Hi, warte mal, ich mach mal kurz die Glotze aus. Ja, das ist gut. Dann. Ja, genau. Ja, nee, das war nur das Bild. Ja. Peter. Ja, genau, holländischer Name. Ich überlege gerade, hier steht nämlich bei mir im Computer P-I-E-T-E-R. Ja, so richtig. Das ist auch richtig so. Ja, genau. Ja, ich ruf an, ich weiß nicht, ob du das vorher im Vorfeld schon mal irgendwie von der Redaktion zugeschafft Nein, hast. Ich weiß gar nichts. Ach so, ja, es geht darum, dass ich ein Problem damit habe, irgendwie Leuten noch Respekt entgegenzubringen, einer bestimmten Art von Menschen. Und zwar, also jetzt nicht rassistisch oder so, sondern es geht darum, ich war damals auf der Hauptschule, war dann auf der Realschule, hab's da nicht geschafft, bin wieder auf die Hauptschule, war bei der Bundeswehr, dann höhere Handelsschule, dann habe ich es aufs Gymnasium geschafft und was irgendwie mir schon mal keiner zugetraut hat, was man einem generell nicht zutraut, wenn man auf der Hauptschule ist. Du sprichst gerade von mir. Echt? Ich habe die gleiche Geschichte, genau wie du sie gerade von dir schreibst, hinter mir her. Mhm. Okay, fast die gleiche Geschichte, weil ich habe nämlich dann ein Praktikum am Architekten gemacht. Ah ja, ja. Also, beziehungsweise hat jetzt angefangen. Ja. Und, also, du hast aber Abitur hast du gemacht? Ja, genau. Ja. Mhm. Und auch auf der allgemeinbildenden Schule, ich wollte mir das einfach beweisen, dass ich das kann. Genau wie ich damals. Ja, okay, alles klar. Genau wie mein Architekt, der war auch ganz klar. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, Architektur zu studieren, was ich jetzt hier im Wintersemester anfangen werde in Oldenburg an der Fachhochschule und tolles Fach. Ja, denke ich auch. Ja, finde ich auch. Und war auch noch mehr davon begeistert, als ich gesehen habe, dass man doch damit Geld verdienen kann, weil man sagte, dass es so viele Architekten gibt und das wäre ganz schwer, da an einen Beruf zu kommen, an einen Job zu kommen. Und als ich dann bei dem Architekten war, wo ich jetzt das Praktikum mache, da war ich schon sehr begeistert. Also da war halt genau das krasse Gegenteil von dem, was ich sonst immer gesehen habe. Irgendwie von wegen kleines Büro, so eine Ein-Mann-Armee, ne? Und dann irgendwie bis spät in die Nacht. Aber so weit, so gut. Das klingt doch alles noch positiv. Ja, also ich war schon begeistert. Also da sah auch so aus, das könnte man Geld damit verdienen. Auf jeden Fall, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass ich jetzt anhand dieser Schullaufbahn irgendwie inzwischen echt Probleme damit habe, erstens mit meinen alten Freunden noch irgendwie sinnvoll zu reden und die ernst zu nehmen, weil halt ganz oft irgendwie solche Sprüche fallen wie, ach, da kann man nichts machen und welche alten Freunde meinst du, aus der Hauptschule? Ja, genau. Mhm, ja. Und weil ich dann oft sowas höre wie, ja, die Welt ist halt scheiße oder irgendwie, es gibt keine Arbeit, ne? Und da denke ich dann immer, als ich mir einen 400-Euro-Job gesucht habe, irgendwie hier im Café, da war das so, ich habe mir eine Bewerbungsmappe fertig gemacht, habe mir eine Straße ausgesucht, die eine Seite hoch, die andere Seite runter, hatte ich einen Job. Mhm. So, ne? Und also dass zumindest die 400-Euro-Jobs liegen auf der Straße, sagen wir es mal so. Und für den Rest muss man sich halt auf den Arsch setzen. Das wusste ich aber auch schon immer. Wie reagieren die, wenn du das dann so offensiv und forsch sagst? Da gab es schon interessante Auseinandersetzungen. Irgendwie ein Freund von mir, der sagt auch, dass er das total scheiße findet und dass er, da spielen dann noch andere Sachen mit rein, weil wir sind so eine, kann man sagen, eine Dreierklicke, noch von der ganz alten Schule. Mhm. Und der eine hat irgendwie immer Problemchen mit so einer Frau, der hat irgendwie dann, und der andere denkt irgendwie, da er müsste den Samariter machen, und dann, wenn ich mit dem Dritten, der Probleme mit einer Frau hat, dann über seine Probleme rede und ich irgendwann sage ich halt, ja du, ich habe dir alles gesagt, was ich dazu sagen kann, ich habe dir die Tipps gegeben, die ich dir dazu geben kann, und der kommt immer wieder mit dem gleichen Mist an, ne? Ach, sie hat angerufen und ach, und hörst du ja jeden Tag wahrscheinlich. Also, das heißt, du hast Schwierigkeiten mit diesem alten Freundeskreis, kann man das so sagen? Das beschränkt sich leider nicht nur auf den alten Freundeskreis, dann würde ich ihn ja wechseln, also ich wechsle sowieso im Moment gerade, aber komplett diese Art von Mensch, dieses sich dem Schicksal so hingeben und so. Ach so, ich verstehe. Du meinst, es gibt so viele Jammerer? Jammer. Ich glaube, viele haben auch das Recht zu jammern. Ich habe auch lange das Recht gehabt zu jammern, glaube ich. Aber es geht mir halt zum Beispiel auch darum, irgendwie zum Beispiel, wenn man ein Problem hat, irgendwie darüber reden will, dass die meisten Leute dann so kluge Sprechauflage haben, dieses Altkluge und diese geistige Ohnmacht, die viele Leute irgendwie umgibt, wie ich das Gefühl habe. Man gibt vor, man will was erreichen, aber irgendwie sieht man dann auch immer... Also du hast gerade ein ganz gutes Wort gebraucht, dass du glaubst, dass zu viele Menschen schicksalsergeben sind. Ja, und zu wenig aktiv tun. Ja, genau. Ja? Du hast auch was Gutes gerade gesagt. Es gibt Menschen, die haben auch ein Recht zu jammern. Dann stimmt. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, ich glaube, ich kann das wirklich sehr gut verstehen, was du so meinst. Vielleicht auch wirklich aufgrund der ähnlichen Biografie, die wir beide haben. Ja, es gibt natürlich Menschen, die aufgrund ihrer Tatkraft und auch ihrer Konstitution sich irgendwie überall gut durchbeißen können und die nicht schicksalsergeben sind, sondern das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Aber ich glaube, es gibt auch Persönlichkeitskonstellationen, da können die Leute das einfach nicht, und das darf man dann auch nicht so übel nehmen. Ja, jetzt auch keiner, der irgendwie zu einem... Es gibt Menschen, die sind eben nicht so stark. Es gibt Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben, von denen wir vielleicht gar nichts ahnen. Aufgrund dessen sind sie vielleicht gebrochene Menschen, auch junge Menschen. Ich rede jetzt auch gar nicht von herben Schicksalsschlägen oder so. Dass ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, ach du Loser, wenn er irgendwie, nachdem seine Mutter gestorben ist, scheiße drauf ist oder so. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht zum Beispiel darum, dass es ein halbes oder dreiviertel Jahr lang immer mit der gleichen Frau, dieser eine Freund von mir war mit der gleichen Frau so am... kennst du diese Leute, die sich gegenseitig nicht gut tun? Und die waren noch nicht mal zusammen, verstehst du? Und ich war ein Jahr lang mit einer Freundin zusammen und danach habe ich... Ich habe die nie wieder angerufen, die Frau, nicht, weil ich... Vielleicht bist du einfach ein viel zu forscher Typ für so ein Umfeld, wie du es mir gerade beschrieben hast. Vielleicht müsstest du dir einfach Leute suchen, die eher so ticken, wie du tickst. Ich weiß es nicht. Also, wir reden jetzt relativ allgemein, das ist ein bisschen schwierig, weil du hast jetzt einen bestimmten Menschen da im Visier, von dem du gerade erzählt hast. Insofern kann man da sehr schwer konkret drüber sprechen. Okay, dann rolle ich das anders auf. Und zwar, meine Mutter war schon immer arbeitslos und ich hatte dadurch halt auch immer viele, ich weiß es nicht, kenne deine Biografie nicht, naja, warst du bei dir wieder genauso. Auf jeden Fall, meine Mutter war halt arbeitslos, meinen Vater habe ich nicht kennengelernt und keine Ahnung, dadurch war es halt schon mal ein bisschen schwieriger. Und ich hatte auch früher, ich habe Respekt vor Arbeitslosen, weil ich auch selber irgendwie 3 Monate das Geld beziehen musste und weiß, wie demütigend das ist. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, langzeitarbeitslos zu sein. Und ich bin froh, dass ich eine Perspektive habe und ein Ziel habe, auf das ich hinarbeiten kann. Aber auf jeden Fall habe ich da Respekt vor, auch Respekt davor, nicht einfach durchzudrehen und sich eine Knarre zu organisieren und wild um sich zu schießen, weil... Okay, worauf willst du... Ja, ich meine, in diesen 3 Monaten waren wir schon echt oft danach, ne? Okay, worauf willst du hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass ich vor diesen Leuten zwar Respekt habe, aber in letzter Zeit, ich habe immer noch dieses ich verstehe, dass man vor jedem Menschen Respekt haben soll, aber dieses, ich hatte das lange verinnerlicht und ich habe das Gefühl, als würde sich das irgendwie lösen. Ich verstehe es, aber ich habe es irgendwie nicht mehr im... Ja, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, weil du für dich deine individuelle Erfahrung gemacht hast, dass man durch sehr starke Initiative kleine Welten bewegen kann. Du bist ein Hauptschüler und du hast es geschafft, du bist jetzt 23 und wirst bald Architektur studieren. Das ist schon ein krasser und ungewöhnlicher Weg. Ja, da kann ich noch, ich höre die Musik schon, kann ich einen Satz sagen? Und zwar pflichte ich dir dabei, du hast recht. Aber ich halte das für keine gesunde Entwicklung, wenn man Obdachlose nicht mehr anguckt. Früher habe ich denen Geld gegeben, obwohl ich selber keins hatte. Und inzwischen denke ich mir einfach, geh und such dir einen Job. Und dann denke ich, boah, hast du das gerade gedacht? Okay, so weit darf es nicht ausarten. Das darf nicht in Arroganz und Hochnäsigkeit. Du nimmst es ja wahr und problematisierst es schon. Das darf nicht passieren. Dass du so auf die andere Seite schlägst und nur noch so den Macher raushängen lässt. Ja, ich hatte auch in der E-Mail schon kurz gesagt, so eine Art Obrigkeitsdenken. Und das will ich auch gar nicht haben. Musst du radikal gegen angehen. Aber ich bin in guter Hoffnung, dass du es kannst, weil du es für dich analysiert hast. Peter, ich muss aufhören, die Sendung ist gleich vorbei. Hat mich gefreut. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Dir tschüss. In der Technik, Malte E-Mails und Lena Henseler. Ich wünsche euch einen schönen Nacht und bis morgen. Ein Radio Live, ein wieder.